Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Das Jahr beginnt im Eismeer und auf Kuba. Eine Produktion aus dem Jahre 1979. Apokalypse, umbrisch, etwa 1490. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er seufzt. Er holt eine große Leinwand hervor, er grübelt, verhandelt lange und zäh mit dem Besteller, einem geizigen Karmeliter aus den Abruzzen, Prior oder Kapitular. Schon wird es Winter, die Fingergelenke knacken, das Reisig knackt im Kamin. Er seufzt, grundiert, lässt trocknen, grundiert ein andermal, kritzelt ungeduldig auf kleine Kartons seine Figuren, schemenhaft, hebt sie mit Deckweiß. Er zaudert, reibt Farben an, vertrödelt mehrere Wochen. Dann, eines Tages, es ist unterdessen Aschermittwoch geworden oder Mariä Lichtmess, taucht er in aller Frühe den Pinsel in die gebrannte Umbra und malt. Das wird ein dunkles Bild. Wie fängt man es an, den Weltuntergang zu malen? Die Feuersbrünste, die entflohenen Inseln, die Blitze, die sonderbar allmählich einstürzenden Mauern, Zinnen und Türme. Technische Fragen, Kompositionsprobleme. Die ganze Welt zu zerstören macht viel Arbeit. Besonders schwer sind die Geräusche zu malen. Das Zerreißen des Vorhangs im Tempel. Die brüllenden Tiere, der Donner. Alles soll nämlich zerrissen werden. Nur nicht die Leinwand. Und der Termin steht fest, allerspätestens aller Seelen. Bis dahin muss im Hintergrund das wütende Meer lasiert werden, tausendfach, mit grünen, schaumigen Lichtern, durchbohrt von Masten, lotrecht in die Tiefe schießenden Schiffen, Wracks. Während draußen, mitten im Juli, kein Hund sich regt auf dem staubigen Platz. Der Maler ist ganz allein in der Stadt geblieben, verlassen von Frauen, Schülern, Gesinde. Müde scheint er, wer hätte das gedacht, sterbensmüde. Alles ist ocker, schattenlos, steht starr da, hält still in einer Art böser Ewigkeit. Nur das Bild nicht, das Bild nimmt zu, verdunkelt sich langsam, füllt sich mit Schatten, stahlblau, erdgrau, trübviolett. Caput mortuum. Füllt sich mit Teufeln, Reitern, Gemetzeln. Bis dass der Weltuntergang glücklich vollendet ist und der Maler erleichtert für einen kurzen Augenblick. Unsinnig heiter wie ein Kind, als wäre ihm das Leben geschenkt, lädt er noch für denselben Abend Frauen, Kinder, Freunde und Feinde zum Wein, zu frischen Trüffeln und Bekassinen. Während draußen der erste Herbstregen rauscht. Der Untergang der Titanic. Eine Komödie. Von Hans Magnus Enzensberger. Musik: Peer Raben. Funkeinrichtung und Regie: Horst H. Vollmer. Einer horcht. Er wartet. Er hält den Atem an, ganz in der Nähe, hier. Er sagt, das bin ich, der da spricht. Das bin ich, das bin ich. Das bin ich, der da spricht. Ich. Das bin ich, der da spricht. Nie wieder, sagt er. nicht. Nie wieder wird es so ruhig sein, so trocken und warm wie jetzt. So ruhig. So trocken und warm. Ruhig wie jetzt. Nie wieder wie jetzt. Nie wieder. Er hört sich in seinem rauschenden Kopf. Es ist niemand da, außer dem, der da sagt, das muss ich sein. Das muss ich sein. Ich warte. Halte den Atem an. Ich warte. Halte den Atem an. Lausche. Warte und lausche. Hört ihr? Hört ihr? Hört ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Das ferne Geräusch in meinen Ohren, weichen Antennen aus Fleisch, bedeutet nichts. Es ist nur mein Blut, das dumpf in der Ader schlägt. Das Geräusch in meinen Ohren. Hört ihr? Hört ihr es nicht? Nur mein Blut. Ich habe lange gewartet, mit angehaltenem Atem. Weißes Rauschen im Kopfhörer meiner Zeitmaschine. Stummer, kosmischer Lärm. Kein Klopfzeichen, kein Hilfeschrei, Funkstille. Entweder ist es aus, sage ich mir, oder es hat noch nicht angefangen. Jetzt aber, jetzt! Ein Knirschen, ein Scharren, ein Riss. Das ist es. Ein eisiger Fingernagel, der an der Tür kratzt und stockt. Etwas reißt. Eine endlose Segeltuchbahn, ein schneeweißer Leinwandstreifen, der erst langsam, dann rascher und immer rascher und fauchend entzweireißt. Das ist der Anfang. Hört ihr? Hört ihr es nicht? Haltet euch fest. Dann wird es wieder still. Nur in der Wand klirrt etwas dünn geschliffenes nach, ein kristallenes Zittern, das schwächer wird und vergeht. Das muss es gewesen sein. Das war der Anfang. Der Anfang vom Ende ist immer diskret. Das war es. War es das? Es ist 11.40 Uhr an Bord. Die stählerne Haut unter der Wasserlinie klafft, 200 Meter lang, zerschlissen von einem unvorstellbaren Messer. Das Wasser schießt in die Schotts. An dem leuchtenden Rumpf vorbei gleitet 30 Meter hoch über dem Meeresspiegel, schwarz und lautlos der Eisberg vorbei und bleibt zurück in der Dunkelheit. Es war ein Juck. Wir haben ja so viel für unser Geld gesehen. Und zwar mit Fuchs. Hip, hip, hurra! Und Heidelberg und Lorelei was very nice. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Und das zum Vorzugspreis. Der Aufprall war federleicht. Der erste Funkspruch, 0.15 Uhr, Mayday, an alle. Position 41 Grad 46 Minuten Nord, 50 Grad 14 Minuten West. Fabelhaft, dieser Marconi. Ein Ticken im Kopf, in der Muschel, drahtlos und fern. So fern, mehr als ein halbes Jahrhundert. Keine Sirenen, keine Alarmglocken. Nur ein diskretes Klopfen an der Kabinentür, ein Hüsteln im Rauchsalon. Während unten das Wasser steigt und steigt, bindet der Steward einem ächzenden alten Herrn Werkzeug, Maschinen und Metallurgie auf dem D-Deck die Schnürsenkel zu. Nur Mut, nur keine Müdigkeit, meine Damen, Galopp, ruft der Gymnastiklehrer Mr. Macaulay, tipptopp wie immer in seinem beigen Flanellanzug durch die getäfelte Turnhalle. Lautlos schaukeln die mechanischen Dromedare auf und ab. Niemand ahnt, dass er magenkrank ist, dass er nicht schwimmen kann, dass er sich fürchtet. Dagegen John Jacob Astor schlitzt mit der Nagelfeile einen Rettungsring auf und zeigt seiner Frau, einer geborenen Connaught, was drin ist, vermutlich Kork. Während in den Laderaum vorn das Wasser armdick strömt, eisig unter den Postsäcken gurgelt, in die Kombüsen sickert. Wiggle, waggle, wack spielt die Band in schneeweißer Uniform My Monkey. Ein Potpourri aus der Dollarprinzessin. Auf ins Metropol, Berlin, wie es liebt und lacht. Nur ganz unten, wo man wie immer zuerst kapiert, werden Bündel Babys weinrote Inlets hastig zusammengerafft. Das Zwischendeck versteht kein Englisch, kein Deutsch. Nur eines braucht ihm kein Mensch zu erklären. Dass die erste Klasse zuerst kommt, dass es nie genug Milch und nie genug Schuhe und nie genug Rettungsboote für alle gibt. Damals in Havanna blätterte der Putz ab von den Häusern. Am Hafen stand unbeweglich ein fauler Geruch. Üppig verblühte das Alte. Der Mangel nagte Tag und Nacht sehnsüchtig am 10-Jahres-Plan. Und ich schrieb am Untergang der Titanic. Schuhe gab es nicht. Und keine Spielsachen und keine Glühbirnen und keine Ruhe. Ruhe schon gar nicht. Und die Gerüchte waren wie Mücken. Damals dachten wir alle, morgen wird es besser sein. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Naja, vielleicht nicht unbedingt besser, aber doch anders. Vollkommen anders, auf jeden Fall. Alles wird anders sein. Ein wunderbares Gefühl. Ich erinnere mich. Dies schreibe ich in Berlin. Wie Berlin rieche ich. Nach alten Patronenhülsen, nach Osten, nach Schwefel, nach Desinfektion. Langsam wird es jetzt wieder kälter. Ich friere, ich erinnere mich. Kaum zu glauben, keine 10 Jahre ist das jetzt her. An die sonderbar leichten Tage der Euphorie. Damals dachte kaum einer an den Untergang. Nicht einmal in Berlin, das den seinigen längst hinter sich hatte. Es schwankte die Insel Kuba nicht unter unseren Füßen. Es schien uns, als stünde etwas bevor, etwas von uns zu Erfindendes. Wir wussten nicht, dass das Fest längst zu Ende und dass alles Übrige eine Sache war für die Abteilungsleiter der Weltbank und die Genossen von der Staatssicherheit, genau wie bei uns und überall sonst auch. Wir suchten etwas, hatten etwas verloren auf dieser tropischen Insel. Das Gras wuchs über die abgewrackten Kadiaks. Wo war der Rum? Wo waren die Bananen geblieben? Wir hatten dort etwas anderes zu suchen. Schwer zu sagen, was es eigentlich war. Doch wir fanden es nicht in jener winzigen neuen Welt, wo alles vom Zucker sprach, von der Befreiung, von einer Zukunft reich an Glühbirnen, Milchkühen, nagelneuen Maschinen. Dort,

Aber nun verkündige ich Ihnen die dritte Eigenschaft der Titanic. Sie ist auch das schnellste Schiff, das jemals über den Atlantik gefahren ist. Also, Captain Smith, wir verstehen uns. Im Falle der programmmäßigen Ankunft in New York zahle ich Ihnen 5.000 Dollar. Und für jede Stunde, die wir früher eintreffen sollten, nochmals je 1.000 Dollar. Also je höher die Geschwindigkeit Ihres Schiffes, umso höher Ihre Prämie. Sind wir mindestens einen Tag früher in New York. Ja, und die Maschinen sind ruiniert. Präsident Ismay wird schon wissen, warum er diese Geschwindigkeit befohlen hat. Raubt! Was man euch geraubt hat! Nehmt endlich, was euch gehört! Raubt, was man euch geraubt hat. Nehmt endlich, was euch gehört, rief er. Frierend. Die Jacke war ihm zu klein. Sein Haar züngelte unter den Kränen. Er rief, ich bin einer von euch. Worauf wartet ihr noch? Ich bin einer von euch. Worauf wartet ihr noch? Jetzt ist es Zeit. Reißt die Barrieren ein. Schmeißt das Geschmeiß ins Wasser. Mitsamt seinen Koffern, Hunden, Lakaien. Die Frauen auch und sogar die Kinder. Mit Gewalt, mit Messern, mit bloßen Händen. Und er zeigte ihnen das Messer. Er zeigte ihnen die bloße Hand. Aber die Leute vom Zwischendeck, Auswanderer waren es, standen da in der Dunkelheit, nahmen ruhig ihre Mützen ab und hörten ihm zu. Wann wollt ihr endlich Rache nehmen? Wenn ihr euch jetzt nicht rührt? Oder könnt ihr kein Blut sehen, außer dem eurer Kinder und eurem eigenen? Und er zerkratzte sich das Gesicht und zerschnitt sich die Hände, und zeigte ihnen sein Blut. Aber die Leute vom Zwischendeck hörten ihm zu und schwiegen. Nicht, weil er kein Litauisch sprach. Er sprach kein Litauisch. Nicht, weil sie betrunken gewesen wären. Ihre altertümlichen Flaschen, eingewickelt in grobe Tücher, waren schon lange leer getrunken. Nicht, weil sie Hunger hatten. Hunger hatten sie auch. Das alles war es nicht. Es war nicht so leicht zu erklären. Sie verstanden wohl, was er sagte, aber sie verstanden ihn nicht. Seine Worte waren nicht ihre Worte. Sie waren von anderen Ängsten zerfressen als er und von anderen Hoffnungen. Sie standen geduldig da mit ihren Felleisen, ihren Rosenkränzen, ihren rachitischen Kindern an den Barrieren. Sie machten Platz. Sie hörten ihm zu, respektvoll, und warteten, bis sie versunken waren. Wann wollt ihr endlich Rache nehmen? Oder könnt ihr kein Blut sehen, außer dem eurer Kinder und eurem eigenen? Diese Ausländer, die sich fotografieren ließen auf den Zuckerfeldern von Oriente, das Messer hoch erhoben, die Haare verklebt, das Kattunhemd steif von Sirup und Schweiß. Überflüssige Leute. In den Eingeweiden der Hauptstadt rottete nämlich das alte Elend ruhig weiter fort. Nach altem Urin und nach alter Knechtschaft roch es. Das Wasser versiegte im Hahn schon am frühen Nachmittag. Die Gasflamme erlosch auf dem Herd. Die Wände krümelten. Frische Milch gab es nicht. Das Volk stand abends geduldig Schlange um eine Pizza. Während im Hotel National, Terrasse zum Meer, wo früher die Gangster speisten, die Senatoren mit blau gefiederten Striptease-Tänzerinnen auf ihren feisten Knien schacherten um ihr Backschisch. Da saßen nun ein paar alte Pariser Trotzkisten und warfen um sich mit Brotkugeln, angenehm subversiv und mit Zitaten von Engels und Freud. Abendessen vom 14. April 1969, Jahr des heroischen Guerillero. Cocktail de Lagostinos, Consommé Tapioca, Lomo a la Parrilla, Ensalada de Berrio, Helados. Später erschienen schwarz-weiß auf dem Promenadendeck ein paar Spieler im Smoking aus dem Salon. Die Damen in perlenbesetzten Roben, Neugierige im Bademantel sah man mit Eisbrocken werfen, kurz vor Mitternacht, in einem alten Film. Es war feucht und heiß. Das Vorstadtkino an der Calzada de San Miguel wimmelte von halbnackten Kindern, die kichernd über die schmutzigen Sitze turnten. Das Bild war trüb, verregnet, der Ton verkratzt. Eine morsche Kopie. Die Rahmen tanzten und pünktlich wie immer folgte aus der Notwendigkeit das Chaos. Vergiss den Revolver nicht. Denk an die Smaragde, die Butterbrote, das Manuskript. Du nimmst die Bibel mit und du das kleine Schweinchen aus Blech, das Maxix spielt, wenn du es aufziehst am Schwanz, dein Schweinchen aus buntem Blech. Vergiss es nicht. Noch vor dem Schrecken trifft dich der Lärm wie eine Faust. Das überfallene Ohr fasst ihn nicht. Mit den Füßen fühlst du. Der Rumpf dröhnt. Aus den Schornsteinen fährt brüllend der Dampf. Die Kessel werden gelöscht. Dann sind die Schotten dicht, alle Maschinen gestoppt. Wie still es jetzt ist. Jetzt auf einmal. So still wie um 4 Uhr früh ein Hotelzimmer, wenn du jäh aus dem Schlaf fährst und horchst. Kein Lebenszeichen. Sogar der Kühlschrank schweigt. Nun wäre dir selbst ein Einbruch willkommen, eine Haussuchung, ein Knacken im Heizungsrohr. Nie wieder wird es so trocken und still sein wie jetzt. Der Untergang der Titanic ist aktenkundig. Er ist etwas für Dichter. Er garantiert eine hohe steuerliche Verlustzuweisung. Er ist ein weiterer Beweis für die Richtigkeit der Thesen Wladimir Ilitsch Lenins. Er läuft im Fernsehen gleich nach der Sportschau. Er ist unbezahlbar. Er ist unvermeidlich. Er ist besser als gar nichts. Er hat am Montag Ruhe. Er ist umweltfreundlich. Er eröffnet den Weg in eine bessere Zukunft. Er ist Kunst. Er schafft Arbeitsplätze. Er geht uns allmählich auf die Nerven. Er ist gesetzlich geschützt. Er ist in den Massen verankert. Er kommt wie gerufen. Klappt. Er ist ein Schauspiel von atemberaubender Schönheit. Er sollte den Verantwortlichen zu denken geben. Er ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Das ist die erste Schiffsreise in meinem ganzen Leben. Wirklich, Hoheit? Ja, und wissen Sie auch warum? Ich habe immer das bestimmte Gefühl, ich darf nicht auf ein Schiff gehen. Mir passiert etwas. Aber Hoheit. Lord Douglas hat mich auch ausgemacht. Aber trotzdem wäre ich nicht gefahren, wenn man mir nicht versichert hätte, dass die Titanic das erste Schiff der Welt sei, das überhaupt nicht sinken kann. Ja, das sagt man allgemein. Und deshalb habe ich auch gar keine Angst mehr. Hier, schon wieder ein Eiswolle. Mhm. Da fahren wir ja mitten ins Treibeis, ja. Wie war die letzte Temperatur? 5 Grad. 5 Grad, also schon wieder um 2 Grad gefallen. Das sicherste Zeichen, dass wir uns der Eiszone nähern. Herr Kapitän, es liegen mehrere Warnungen über Treibeisgefahr vor. Es sind auch Eisberge gemeldet. So, welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit heraufsetzen lassen. Aber warum denn? Sie werden wohl noch einen Eisberg rechtzeitig erkennen können. Verzeihung, Herr Präsident, aber das ist ein Irrtum. Es gibt Eisberge, die einen Umfang von mehreren Kilometern haben und 7/8 eines solchen Berges liegen immer unter Wasser. Es besteht also die Gefahr, auf Unterwassereis aufzulaufen. Gefahr für die Titanic? Ist ja lächerlich. Die Titanic ist unsinkbar. Ich verlange, dass direkter Kurs mit voller Kraft weitergefahren wird, Herr Kapitän. Eine Beibehaltung des Kurses und der vollen Geschwindigkeit, Herr Präsident, gefährdet das Leben von mehr als 2000 Menschen. Jetzt aber genug mit Ihrer Schwarzmalerei. Herr Kapitän, wir erwarten auf der Brücke Ihre Befehle. Meine Herren, es bleibt dabei. Wir fahren auch die Nacht über. Direkten Kurs, volle Kraft. Sollten Sie mich brauchen, bin im Festsaal. Na. Wir setzen unsere Führung fort und gelangen jetzt in den Palmensaal. Der Verwendung findet für kleinere Bälle. Die herrlichen Wandgemälde sind eigens angefertigt für die Titanic von einem bekannten Salonmaler im orientalischen Stil. Dinner First Class, 14. April 1912. Kaviar Beluga, hors d'oeuvre varié, Turtle Soup. Die Flügeltüren, die Sie hier sehen, führen zum türkischen Bad. Vorsicht, Stufe. Wo Ihnen Heilmassagen und Wasserkuren jederzeit zur Verfügung stehen, unter ärztlicher Aufsicht. Beachten Sie bitte die Säulen in rotem Carrara-Marmor. Consommé tapioca, lobster American style, baked salmon with horseradish sauce, curried chicken, almond rice, tropical fruit. Die beiden Bronzenymphen am Eingang des großen Foyers sind in klassischer Renaissance-Manier gehalten. Die eine stellt den Frieden, die andere den Fortschritt dar. Wir dürfen nunmehr die Damen und Herren zum Dinner bitten. Salzwasser in der Tennishalle. Ja, das ist ärgerlich. Aber nasse Füße sind noch lang nicht das Ende der Welt. Die Leute freuen sich immer zu früh auf den Untergang. Wie Selbstmörder, die ein Alibi suchen. Dabei verlieren sie dann die Übersicht und die Nerven. Wer trinkt schon gern? Noch dazu bei minus 2 Grad. Dass das Urteil der Passagiere im Augenblick der Gefahr nicht so maßvoll ausfällt, wie das wünschenswert wäre, naja. Schließlich sitze ich selber hier, schlotternd auf diesem gottverdammten Dampfer. Wenn auch First Class und bei einem Vintage-Port, der allerdings denkwürdig ist. Aber gesetzt den Fall, die Titanic ginge tatsächlich unter, was ich persönlich für ausgeschlossen halte. Bin Ingenieur und meine Fantasie ist nicht allzu reich entwickelt. Na und? Was folgt daraus? Rein statistisch gesehen befinden sich jederzeit ein paar Dutzend Schiffe in Seenot und kein Hahn kräht danach, weil sie nämlich Rosalinde 2 oder Schöne Aussicht heißen und nicht Titanic. Umgekehrt denken Sie mal an die zigtausend Fahrzeuge unterwegs auf allen Weltmeeren, die ihre Bestimmungshäfen, auch wenn wir ersaufen, erreichen werden, pünktlich und ungerührt. Im Übrigen geht jede Innovation auf eine Katastrophe zurück. Neue Werkzeuge, Theorien und Gefühle. Man nennt das Evolution. Deshalb sage ich, selbst einmal angenommen, spaßeshalber, sämtliche Schiffe versenken an ein und denselben Tag. So müssten wir uns eben was anderes einfallen lassen. Enorme Himmelssegler, dressierte Wale, eiserne Wolken oder stationär leben. Die Bäume tun das seit längerer Zeit offenbar mit Erfolg. Und falls uns nichts einfallen sollte, ganz andere Lebensformen sind schließlich schon ausgestorben. Ich möchte sagen, zu unserem Vorteil. Wo wären wir heute, wenn die Flugechsen und die Saurier nicht irgendwann auf gewisse Probleme gestoßen wären, die ihre Gehirne nicht ohne weiteres lösen konnten? Sehen Sie? Hieraus schließe ich, dass es zwecklos ist, jeden Zwischenfall, der einen zufällig selber betrifft, wie zum Beispiel den eigenen Tod, aus einem allzu engen Gesichtswinkel zu betrachten. Damit sage ich Ihnen als Portweintrinker und Ingenieur natürlich nichts Neues. Und deshalb gehe ich unter. Von diesem Augenblick an verläuft alles planmäßig. Der stählerne Rumpf vibriert nicht mehr. Still liegen die Maschinen, längst sind die Feuer gelöscht. Was ist los? Warum machen wir keine Fahrt? Man lauscht. Draußen im Korridor werden Rosenkränze gemurmelt. Die See ist glatt, schwarz, glasig. Mondlos die Nacht. Oh, es ist nichts. Es ist nichts zerbrochen an Bord. Keine Vase und kein Champagnerglas. Man wartet, in kleinen Gruppen, wortlos, geht auf und ab. Im Pelz, im Schlafrock, im Overall, man gehorcht. Jetzt werden Taue aufgerollt, Planen fortgezogen von den Booten, Davids ausgeschwenkt. Unerbittlich perfekt drehen die Winden sich. Lautlos über die Läufer gleiten Talien. Es ist, als hätten die Passagiere Tabletten geschluckt. Dieser Mann zum Beispiel, der sein Cello hinter sich herzieht, über das endlose Deck. Man hört, wie der Sporn an den Planken kratzt, immerzu kratzt, kratzt. Und man fragt sich, wie ist das nur möglich? Ah, schau, eine Notrakete. Aber es ist nur ein schwaches Zischen, schon verpufft, am Himmel. Im Widerschein die Gesichter bläulich und leer. Still stehen Liftboys, Masseusen und Bäcker Spalier. Auf der California, einem alten Kahn 12 Meilen weiter, dreht sich in seinem Bett der Funker um und schläft ein. Achtung, Achtung, Frauen und Kinder zuerst. Wieso eigentlich? Antwort: We are prepared to go down like gentlemen. Auch gut. 1600 bleiben zurück. Die Ruhe an Bord ist unvorstellbar. Hier spricht der Kapitän. Es ist genau 2 Uhr und ich befehle, rette sich, wer kann. Musik. Zur letzten Nummer erhebt der Kapellmeister seinen Stock. Nachrichten vom 15. April 1912. Der Krieg von Tripolis. Die Streitigkeiten in der Sozialdemokratie. 7. Internationaler Tuberkulose-Kongress. Chinesierung der Tibetaner. Streikvergehen in Dortmund. Paris. Der Freiballon Fantasque wurde nach einer Meldung der Luftschiffe vom Sturm erfasst und ins Meer getrieben. Berlin. In der Begründung zur Heeresvorlage heißt es, der Übergang vom Friedens- in den Kriegsstand müsse erleichtert werden. Welche strebsame Person will sich ohne Kapital selbstständig machen und schnell vorwärts kommen? Kenntnisse nicht erforderlich. Berlin. Gouverneur von Togo wird, wie wir von zuverlässiger kolonialer Seite hören, endgültig Herzog Friedrich von Mecklenburg. Dr. Schnee soll den Freiherrn von Rechenberg in Deutsch-Ostafrika ersetzen. Wir im warmen Bett bleiben unberührt, während draußen die erdgewurzelte Kreatur erbebt. Wenn heimtückisch der nächtliche Aprilfrost mit seinen scharfen Mordwaffen die zarten Gewebe zu Früherblüterknospen tötet. Von Robert Schwertfeger, München. Telegrafische Dampfermeldungen. Angekommen York in Neapel. Zieten in Bremerhaven. Königin Luise in Antwerpen. Bülow in Aden. König Albert in Genua. Prinzess Alice in Colombo. Germanicus in Havanna. Prinz Eitel Friedrich in Hamburg. Seinerzeit glaubte ich jedes Wort, das ich schrieb. Und ich schrieb am Untergang der Titanic. Es war ein gutes Gedicht. Ich erinnere mich genau, wie es anfing. Mit einem Geräusch. Ein Scharren, schrieb ich. Ein stockendes Scharren. Nein, das war es nicht. Ein schwaches Klirren, das Klirren des Tafelsilbers. Ja, ich glaube, so fing es an. So oder so ähnlich. Ich zitiere aus dem Gedächtnis. Wie es weiterging, weiß ich nicht mehr. Wie angenehm war es, arglos zu sein. Ich wollte nicht wahrhaben, dass das tropische Fest schon zu Ende war. Was für ein Fest. Es war nur die Not, du blutiger Laie, und die Notwendigkeit. Ein paar armselige Jahre später, jetzt, ist alles gelaufen. Es wimmelt von Schuhen, Glühbirnen, Arbeitslosen, nagelneuen Vorschriften und Maschinen. Die Kälte in meinen Knochen fühle ich. Ein Anachronismus mitten in einem Anachronismus. Es riecht nach Briketts. Wo Europa am hässlichsten ist, throne ich. Unter gusseisernen, langsam verrottenden Hohenzollern und ZK-Mitgliedern. In der bittern, angstvollen, vaterländischen Schäbigkeit. Und erinnere mich. Und erinnere mich an meine Erinnerung. Ja, damals sagte ich mir, es ist nur eine Fata Morgana. In Wirklichkeit, sagte ich mir, schwankt die Insel Kuba nicht unter unseren Füßen. Damals hatte ich recht. Untergegangen ist damals weiter nichts als mein Gedicht über den Untergang der Titanic. Es war ein Gedicht ohne Durchschlag. In ein schwarzes Wachstuchheft mit Bleistift geschrieben, weil in ganz Kuba damals kein Kohlepapier zu finden war. Gefällt es dir? Fragte ich Maria Alexandrowna, meine Frau. Und dann packte ich es in ein Kuvert aus braunem Manila. In irgendeinem Postsack, der in Havanna verladen wurde und nie in Paris ankam, ist es verschollen. Wie es weiterging, wissen wir alle. Draußen schneit es, ich suche den Faden, den ich verloren habe, und manchmal ist mir, zum Beispiel jetzt, als hätte ich ihn gefunden. Dann reiße ich. Der Vorhang reißt fauchend entzwei, es wird hell, ich erkenne sie alle wieder. Die Mulattinnen, den Kapitän mit dem weißen Backenbart, den Heizer Jerome, Vorname unbekannt, den alten Maler aus Umbrien mit den befleckten Fingernägeln, geboren dann und dann gestorben, Maria Alexandrowna. All diese Ertrunkenen und Erfrorenen, 1217 waren es, sagen die einen, 1500 die anderen. Streitet euch, Holzwürmer, streitet euch, Maden, ich erkenne sie wieder, jeden Einzelnen, sogar die Chinesen, die fünf Chinesen, wie Mehlsäcke liegen sie da auf dem Boden des Rettungsbootes. Ich glaube, sie sind es. Ich glaube, sie leben. Aber ich möchte es nicht beschwören. Also sitze ich hier, in Decken gehüllt, während es draußen schneit und schneit, und amüsiere mich mit dem Untergang, der Titanic. Ich habe nichts Besseres zu tun. Ich habe Zeit, wie ein Gott. Ich versäume nichts. Ich kümmere mich um die Funksprüche, um das Menü, um die Wasserleichen. Ich sammle sie auf, die Wasserleichen, aus der schwarzen, eisigen Flüssigkeit der verflossenen Zeit. Debris, Trümmer von Sätzen, leere Obstkisten, schwere Manila-Kuverts, braun, durchnässt, vom Salz zerfressen. Verse hole ich aus der Flut, aus der dunklen, warmen Flut der karibischen See, in der die Haie wimmeln. Geborstene Verse, Rettungsringe, wirbelnde Souvenirs. das wäre noch mal gut gegangen. Ja, aber wir haben das Eis berührt. Sollte man nicht in der Zentrale mal nachfragen? Aber die Zentrale hätte sich längst gemeldet, wenn irgendwas Ernstliches passiert wäre. Das Schiff ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandobrücke. In 2 Stunden stehen die Schiffsschrauben in der Luft. Philips? Philips, senden Sie CQD, Titanic, beschädigt, erbitten dringend Hilfe, Smith. Herr Peterson, sämtliche Passagiere gehen mit angelegten Schwimmwesten an Deck. Belügen Sie die Leute so lange, wie es geht. Ist noch jemand? Jawohl, Peterson, bitte legen Sie die Schwimmweste an und begeben Sie sich sofort an Deck. An Deck? Warum denn? Ich bin nicht befugt, Passagieren Ihre Auskunft zu geben. Augenblick. Aber mir werden Sie Auskunft geben. Ihnen als dem verantwortlichen Präsidenten werde ich Auskunft geben. Die Titanic sinkt. Die Titanic sinkt? Was sagen Sie da? Die Titanic sinkt. Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Die Titanic ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandobrücke. Aber wir haben noch Rettungsboote. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Ich befehle Ihnen, für mich sofort ein Boot sicherzustellen. Bleiben Sie! Was wollen Sie noch? Bitte, lassen Sie mich doch als Mensch zu Mensch mit Ihnen reden. Ich bitte Sie, sorgen Sie für ein Rettungsboot. Sie hätten für Rettungsboote sorgen sollen. Nein, geht nicht. Mann, seien Sie doch vernünftig. Ich biete Ihnen 5, ich biete Ihnen 10.000 Dollar. Besorgen Sie mir einen Platz. Und dann werden wir ja sehen, ob ich mitkomme. Ob du, im Nenu, du. Jetzt schreist du das Angst. Wir sinken lautlos. Still steht, wie in der Badewanne. Das Wasser in den strahlend erleuchteten Palmensälen, Tennishallen, Foyers und spiegelt sich in den Spiegeln. Tintenschwarze Minuten erstarrt wie in Gelatine. Kein Streit, kein Wortwechsel. Halblaute Dialoge. Bitte nach ihnen. Grüß die Kinder. Erkälte dich nicht. In den Booten kann man sogar das Knirschen der Taue hören. Und phosphoreszierende Tropfen sieht man vom Ruderblatt, das in Zeitlupe aus dem Meer taucht, ins Meer zurückspringen. Erst ganz am Ende. Der dunkle Bug hat sich lotrecht empor aus dem Bodenlosen gehoben wie ein absurder Turm. Die Lichter im Rumpf sind erloschen. Jemand sieht auf die Uhr. Zertrümmert ein unerhörtes Geräusch die glasige Ruhe. Ein Ächzen war es. Nein, ein Rasseln, ein Dröhnen. Eine rollende Folge von Schlägen, als würden in einem Gewölbe Gegenstände tonnenschwer in die Tiefe geworfen. Und diese undenkbar schweren Dinge zerschmetterten fallend alles. Es war ein Geräusch, wie es nie zuvor ein Mensch vernommen hat. Und wie es keiner von uns, solange er lebt, je wieder zu hören hofft. Von diesem Augenblick an war kein Schiff mehr vorhanden. Was dann kam? Waren die Schreie. Schlingert. Ersticken hier. Wir. Auf den Treppen. Gegen das Holz. Trommeln und kämpfen. Türen halten. Kämpfen gegeneinander. Ersticken hier. Zu viel. Zu viel. Immer wieder. Trommeln. Trommeln. Ein Fußbreitboden. Eine Planke. Ein Brett. Ein Brett. Zertreten. Die zertreten noch nicht. Zu viele. Zu nah. Viel zu viele. Eingezweckt. Massenaufweise. Wir. Schlingern. Schwanken. Gurgeln. Ja. Wut. Eingezwängt. Wut. Wut. Lasst uns raus. Lasst uns raus. Lasst uns raus. Wir ersticken hier. Der Viehwagen schlingert. Der Schrank schwankt. Der Sarg gurgelt. Wir kämpfen auf den Treppen. Wir trommeln gegen das Holz. Wir drücken die Türen ein. Lasst uns raus. Wir sind zu viele. Wir werden immer mehr, je länger wir kämpfen. Um einen Fußbreit Boden, um eine Planke, ein Brett. Wir sind einander zu nah, um einander zu lausen, zu stillen, zu prügeln. Dem Taschendieb sinkt die gequetschte Hand, dem Mörder das Messer. Wir ersticken einander. Die eingezwängte Wut zerfetzt sich die Haut und wird ohnmächtig. Entsetzlich viele sind wir auf einmal. Wir zertreten die Zertretenen. Massenhaft, weich. Ein panischer Pudding, der nach Angst riecht. Scharf und rattenhaft quellen wir willenlos und versinken, sackig und sanft. Ein Fußbreit Boden. Es ist ja nicht wie ein Gemetzel, wie eine Bombe. Es blutet ja niemand. Es wird ja niemand zerfleischt. Es ist nur so, dass es mehr und mehr wird. Dass es überall hin will, dass alles sich wellt. Kleine Perlen bilden sich, Rinnsale. Es ist so, dass es dir die Schuhsohlen netzt. Dass es dir in die Manschetten sickert. Dass dir der Kragen klamm wird im Nacken. Es leckt an der Brille, in die Safes rieselt es. An den Stuckrosetten bilden sich dumpfe Flecken. Es ist nämlich so, dass alles nach seinem Geruch, der geruchlos ist, riecht. Dass es tropft, spritzt, strömt, sprudelt. Dass es den Zwieback nässt, den Filzhut, die Unterhosen. Dass es schweißig und seicht an die Räder des Rollstuhls rührt. Dass es in den Pissoirs steht, brackig und in den Bratröhren gluckst. Und dann liegt es einfach da, nass, dunkel, ruhig, unbewegt und steigt. Langsam, langsam. Hebt kleine Sachen auf, Spielsachen, Wertsachen. Mit ekelhaften Flüssigkeiten gefüllte Flaschen schwemmt sie mit, achtlos. Spült sie trudelnd fort. Sachen aus Gummi. Tote, zerbrochene Sachen. So lang, bis du es selber fühlst in deinem Brustkorb, wie es sich dringend, salzig, geduldig einmischt, wie es kalt und gewaltlos erst an die Kniekehlen, dann an die Hüften rührt, an die Brustwarzen, an die Schlüsselbeine, bis es dir endlich am Hals steht, bis du es trinkst, bis du fühlst, wie es das Innere, wie es die Luftröhre, die Gebärmutter, wie das Wasser durstig den Mund sucht. Wie es alles ausfüllen und verschluckt werden und verschlucken will. Daraufhin ruderten sie, sagte die weiße Stimme, so schnell sie nur rudern konnten, fort. Von der undurchsichtigen, blanken Stelle, an der die Titanic untergetaucht war. Doch den Schreien entkamen sie nicht. Den Schreien entkamen. Es war unter diesen Schreien ein jeder verschieden von jedem anderen. Jeder verschieden von Der schrille anderen. Angstruf vom heiseren Brüllen, deutlich verschieden. Das gellende Flehen vom erstickten Geheul. Und so weiter fuhr die Stimme gleichmäßig fort und so fort. Und es waren nicht wenige, die da schrien, sondern tausend. Bedenkt auch, dass das Meer nicht bewegt war, kein Wind ging. Die Stimmen, sagte die Stimme, trugen sehr weit, sie waren sehr deutlich. Und also hieß es im Boot, wir müssen umwenden. Es ist noch Platz, sagten manche. Auf keinen Fall, sie werden sich an jede Planke klammern. Das sagten andere. Und uns alle schreiend ersäufen. Und also wurde weiter gekämpft und gerudert. Bis endlich, nach einer sehr langen Stunde, sprach tonlos die Stimme, die Stimmen abnahmen. Nur vereinzelt. Schwach. Noch ein Husten hier und da war. Ein schwer hörbares, tierisches Pfeifen, das ohne weiteres in der Dunkelheit unterging. Erste Klasse. Eingeschifft. 325. Gerettet. 203. Verloren. 122. Zweite Klasse. Eingeschifft. 285. Gerettet. 118. Verloren. 167. Zwischendeck. Eingeschifft. 1316. Gerettet. 499. Verloren. 817. Besatzung. Eingeschifft. 885. Gerettet. 212. Verloren. 673. Insgesamt. Eingeschifft. 2201. Gerettet. 711. Verloren. 1490. Für die Offiziere, die sinnlos betrunken die Gangway hinuntertorkeln und auf den Mob ihre Pistolen leerfeuern, der aus dem Zwischendeck hochquält. Ithaka, Juden, Kameltreiber und Polaken, alles hört auf mein Kommando! Eine Rotte von Heizern, schwarz im Gesicht, wird zurückgetrieben in den Maschinenraum, in dem längst das Wasser tintig schwappt. Während keine 4 Meilen entfernt auf seinem Seelenverkäufer Captain Lord bei stillgelegten Maschinen lässig gelehnt an die Reling den Funker in die Kajüte schickt, um sich an den Notsignalen zu weiden, ungestört und an den Todesschreien. Tusch, meine Lieben! Es gibt immer jemand, der einfach zusieht mit dem berühmten Zucken um die Mundwinkel. Jemand, der nicht handelt, der sich sein Teil denkt. Die Dichter tobten, forderten, gaben zu. Eine Horde, die nicht mehr zu halten war. Haltet ihn, riefen sie, haltet den Millionär, der als Frau verkleidet auf dem Kopf einen riesigen Turban verschleiert auf das letzte Rettungsboot schlüpft, bevor das Schiff in 1000 Trümmer zerbirst. Näher, mein Gott, zu wem spielt die Kapelle? Nein, Ragtime spielt sie. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Nein, Herr des Mitleids und der Gnade. Nichts dergleichen spielte sie. Es gab keine Band. Es war nichts zu hören. Es fiel kein Wort. Es war niemand da, um auch nur einen Tusch zu spielen, meine Damen und Herren. Für sie, für die Dichter, für uns. es weht der Wind mit Stärke 10. Das Schiff schwankt hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen. Es tobt das wilde Meer. Da bin ich tief gesunken und all mein Stolz verging im Mund. Dann denke ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so. Bewegt betrachte ich dieses kahle Zimmer in Deutschland. Die hohe Decke, die vor ein paar Jahren ganz weiß war, den Ruß, der auf den Tisch niedersinkt in kleinen Flocken, und während sich rings um die Stadt immer schneller verdunkelt, unterhalte ich mich damit, einen Text wiederherzustellen, den es vielleicht nie gegeben hat. Ich restauriere Bilder. Ich fälsche mein eigenes Werk. Und ich frage mich, wie es wohl aussah im Rauchsalon der Titanic und ob der Spieltisch getäfelt war oder mit grünem Tuch überzogen. Wie war es in Wirklichkeit? Wie war es in meinem Gedicht? War es in meinem Gedicht? Und jener dünne Mensch unterwegs in Havanna, aufgeregt, zerstreut, verwickelt in Streitereien, Metaphern, endlose Liebesgeschichten. War ich das wirklich? Ich könnte es nicht beschwören. Und in 10 Jahren werde ich nicht beschwören können, dass diese Wörter hier meine Wörter sind, niedergeschrieben, wo Europa am dunkelsten ist, in Berlin, vor 10 Jahren. Das heißt, heute. Um mich abzulenken von den Abendnachrichten, den endlos vielen, endlosen Minuten, die noch bevorstehen und die sich dehnen, je näher irgendein Ende rückt, umso endloser. 2 Grad unter Null, vor dem Fenster ist alles schwarz, auch der Schnee. Es überkommt mich, ich weiß nicht warum, eine große Ruhe. Ich schaue hinaus wie ein Gott. Es ist kein Eisberg in Sicht. Alle Männer auf die Steuerbordseite! Alle Frauen und Kinder nach Backbord! Beeilen! Schneller, schneller! Geschossen? Geschossen? Wieso? Es heißt, dass nur Frauen und Kinder gerettet werden können. Was? Nur Frauen und Kinder? Ja, und wer von den Männern in die Boote will, wird über den Haufen geschossen. Ich will hier 150.000 Dollar für einen Platz im Boot. Es ist zwecklos, meine Herren, zuerst werden Frauen und Kinder gerettet. Warum denn Frauen und Kinder? Seid doch nicht dumm, Mann. Wir können zahlen, ich bitte Ihnen. Eine halbe Million. Ich gebe Ihnen zuletzt mal den Rat, holen Sie einen Schwimmbesser und gehen Sie an Deck. Ich verlange einen Platz im Boot, Captain Smith. Ich verlange einen Platz! Haben Sie mich verstanden? Schreien Sie nicht so, Herr Ismay. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Sie gerettet werden. Wirklich? Ja, aber nicht, um Ihnen einen Dienst zu erweisen, sondern damit Sie sich vor dem Seeamt dafür verantworten können, was Sie angerichtet haben. Bitte. Bitte! Herr Kapitän, die letzten Boote gehen vom Bach. Passagiere sind auf dem Vorschiff versammelt. Meine Herren, Sie haben Ihre Pflicht getan. Ich danke Ihnen. Jetzt sind Sie frei. Leute! Ihr habt eure Pflicht getan! Nun, rette sich, wer kann! Das letzte Boot, Nummer C, Typ Engelhardt, steuerbords zu Wasser gelassen. Genaue Uhrzeit, 1 Uhr und 47. 6 Mann Besatzung. Steuermannsmaat G.T. Rowe führt das Kommando. Ferner Pantryman Pierce, Wakeman Friseur und 3 Heizer. Passagiere Gordon Pym, von Beruf Gespenst. J.B. Ismay, Esquire, KBE, FRGS. Reeder des Dampfschiffs Titanic, Präsident der White Star Line of America Incorporated, Feigling, Augen wie gläserne Murmeln, Brillantine im Haar. Der Rest Frauen und Kinder. Insassen insgesamt 35. Besondere Vorkommnisse keine. Erst als es heller wurde, als ringsum die Eisberge auftauchten aus der Dämmerung, rosafarben, erst als man glaubte, im Angesicht der sicheren Rettung das Sonnenfeuer sich in den Fenstern von 100 Palästen spiegeln zu sehen, erwachte unter den Füßen der 35 auf dem feuchten Boden des Bootes ein Bündel aus schlaffem Zeug, regte sich etwas im schmutzigen Segeltuch, etwas Nasses, Lumpiges, wurde lebendig und sprach. 5 Chinesen waren es. 5 unbekannte Chinesen. Und bis heute weiß niemand, wie sie ohne Namen, ohne Geld, ohne Papiere, ohne ein einziges Wort Englisch zu sprechen, an Bord der Titanic gekommen waren, wann und wie sie das Boot bestiegen hatten und was aus ihnen geworden ist. Drahtnachrichten vom 15. April 1912. Berlin. Bei Eröffnung war die Haltung der Börse fest. Beachtet wurden die Nachrichten aus New York und vom Oberschlesischen Stab- und Walzeisenmarkt. Deutsche Bank 255,50. Daimler Motoren 244. Siemens und Halske 241,90. Allgemeine Elektrizität 262. Höchster Farbwerke 575. Frische rote Wangen bekommen Bleichsüchtige, die regelmäßig Patemanns Badewürfel benutzen. München. Zwischen Bayern und dem Reiche bestehen zurzeit korrekte Beziehungen. Theater. Augsburg, Keusche Susanna. Basel, Stützen der Gesellschaft. Bremen, Walzer Traum. Düsseldorf, Nora. Frankfurt, Flotte Bursche. Freiburg, Schokolademädchen. Köln, Europa lacht. Wetterdienst des Physikalischen Vereins Frankfurt am Main. Über Mitteleuropa hat sich ein ausgedehntes Hochdruckgebiet etabliert, sodass auch für morgen ziemlich heitere Witterung und weiter steigende Temperaturen zu erwarten sind. New York. Heute Morgen wird durch eine Reutermeldung bestätigt, dass alle Passagiere der Titanic bei ruhiger See die Rettungsboote aufgesucht haben. Am 8. Mai war das ein Ding, als die Titanic unterging. Es war ein Heizer, der hieß Schein, der heizte den großen Kessel ein. Er aß gerade einen Teller Erbsen mit Speck, da schwamm ihm auf einmal der Teller weg. Captain, sagt er, ich esse Erbsen mit Speck, und auf einmal schwimmt mir der Teller weg. Der Captain sagte, du hast wohl Angst, bedenke, Schein, was du mir verdankst. Schein, du setzt dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setz meine Pumpen in Marsch. Schein geht wieder runter und sieht den Rauch und das Wasser steigt ihm bis an den Bauch. Captain, sagt er, ich sehe den Rauch und das Wasser steigt mir bis an den Bauch. Der Captain sagte, du hast wohl Angst, bedenke, Schein, was du mir verdankst. Schein, setz dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setz meine Pumpen in Marsch. Schein geht wieder runter und legt sich hin, doch das Wasser steht ihm schon bis zum Kinn. Captain, sagt er, ich lege mich hin, doch das Wasser steht mir schon bis zum Kinn. Der Captain sagte, du hast wohl Angst, bedenke, Schein, was du mir verdankst. Schein, setz dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setz meine Pumpen in Marsch. Captain sagt, Schein, du hast immer recht, aber diesmal wird mit dem Leben geblecht. Er zieht sein Hemd aus und sagt kein Wort, zieht sein Hemd aus und springt über Bord, oh ja. Der Captain ruft, Schein, lass mich nicht im Stich, hier sind 160 Dollar für dich. Zieh dein Hemd aus, Captain, sagt Schein, und springe zu den Haifischen rein. Oh ja, des Captains Tochter auf dem Deck wirft ihren Bürstenhalter weg. Schein, lieber Schein, ruft sie ebenfalls, Händchen auf der Schrippe, Höschen um den Hals. Oh ja, Hilfe! Hilfe, lass mich nicht im Stich, meine weiße Schrippe, die ist ganz für dich. Schein sagt, danke bestens, habe keine Zeit, muss leider nach Hause und nach Hause ist es weit. Schein schwimmt weiter, schwimmt wie ein Aal, trifft unterwegs einen riesigen Wal. Der Wal sagt, Schein, du schwimmst ja ganz munter, ach, wenn ich dich kriege, schluck ich dich runter. Ha. Schein sagt, meinetwegen, wenn du mich erwischt und im Handumdrehen war er abgezischt, er schlug in Washington wie eine Bombe ein. Die Titanic soll abgesoffen sein. Schein saß an der Ecke, hörte den Radau, schmiss noch eine Runde, war schon ziemlich blau. Erkenntnistheoretisches Modell. Hier hast du eine große Schachtel mit der Aufschrift Schachtel. Wenn du sie öffnest, findest du darin eine Schachtel mit der Aufschrift Schachtel aus einer Schachtel mit der Aufschrift Schachtel. Wenn du sie öffnest, ich meine jetzt diese Schachtel, nicht jene, findest du darin eine Schachtel mit der Aufschrift und so weiter. Und wenn du so weitermachst, findest du nach unendlichen Mühen. Eine unendlich kleine Schachtel mit einer Aufschrift so winzig, dass sie dir gleichsam vor den Augen verdunstet. Es ist eine Schachtel, die nur in deiner Einbildung existiert. Eine vollkommen leere Schachtel. Das wird ein dunkles Bild. Wie fängt man es an, den Weltuntergang zu malen? Technische Frage. Kompositionsprobleme. Die ganze Welt zu zerstören macht viel Arbeit. Der Untergang der Titanic ist aktenkundig. Er ist etwas für dich. Er läuft im Fernsehen gleich nach der Sportschau. Er ist unbezahlbar. Er ist unvermeidbar. Er ist besser als gar nichts. Er hat am Montag Ruhe da. Er ist unwertvoll. Er öffnet den Weg in eine bessere Zukunft. Er ist Kunst. Er schafft Arbeit. Der Eisberg kommt auf uns zu. Unwiderruflich. Einer horcht. Er wartet. Er hält den Atem an, ganz in der Nähe. Hier. Er sagt, das bin ich, der da spricht. Ich höre mich sprechen in meinem rauschenden Kopf. Über den Wasserspiegel erhoben. Werfen die frischen Brüche derselben Farben, Farben zurück. Farben. Farben, die wunderbar. Raubt! Was man euch geraubt hat! Nehmt endlich, was euch gehört! Es ist nicht gut, an das Gewicht des Eisbergs zu denken. Der Aufprall war federleicht. Keine Sirenen, keine Alarmglocken. Nur ein diskretes Klopfen an der Kabine. Ganz andere Lebensformen sind schließlich schon ausgestorben. Nur keine Müdigkeit. Galopp. Nur Mut, keine Müdigkeit. Galopp. Nur Mut, keine Müdigkeit. Galopp. Ich warte. Halte den Atem an. Lausche. Das ferne Geräusch in meinen Ohren, weichen Antennen aus Fleisch, bedeutet nichts. Es ist nur mein Blut, das dumpf in der Ader schlägt. Ich habe lange gewartet, mit angehaltenem Atem. Weißes Rauschen im Kopfhörer meiner Zeitmaschine. Stummer, kosmischer Lärm. Wann wollt ihr endlich Rache nehmen? Oder könnt ihr kein Blut sehen, außer dem eurer Kinder und eurem eigenen? Was noch weich? Schlingern, schlingern. Ja. Wut. Eingezwängt, jetzt Wut. Wut. Lass das raus, lass das raus. Nasse Füße sind noch lange nicht das Ende der Welt. Die Leute freuen sich immer zu früh auf den Untergang. Wir sinken lautlos. Kein Streit, kein Wortwechsel. Halblaute Dialoge. Bitte nach ihnen. Grüß die Kinder. Erkälte dich nicht. Es ist ja nicht wie ein Gemetzel. Wie eine Bombe. Es blutet ja niemand. Es wird ja niemand zerfleischt. So wie im Kino muss es gewesen sein. Hieraus schließe ich, dass es zwecklos ist, jeden Zwischenfall, der einen zufällig selber betrifft, wie zum Beispiel den eigenen Tod, aus einem allzu engen Gesichtswinkel zu betrachten. Kein Klopfzeichen, kein Hilfeschrei, Funkstille. Entweder ist es aus, sage ich mir, oder es hat noch nicht angefangen. Jetzt aber, jetzt. Ein Knirschen, ein Scharren, ein Riss. Das ist der Anfang. Hört ihr? Hört ihr es nicht? Haltet euch fest! Der Anfang vom Ende ist immer diskret. Sterbliche Träume, durch die eine Karawane von Eisbergen zieht. Verdunkelt sich langsam, füllt sich mit Schatten, stahlblau, erdgrau, trübviolett. Reaktion auf eine Katastrophe zu. Neue Werkzeuge, Theorien und Gefühle. Man nennt das Evolution. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Und das zum Vorzugspreis. Der 15. April 1912 war ein herrlicher Frühlingstag. Rette sich, wer kann. Die ersten Möwen von den Höfen Klangbeeren, Boten der Rettung, des Lebens. Mein Gott, zu wem? Herr des Mitleids und der Gnade, näher zu wem? Ich mache bis auf die Haut nass Personen mit nassen Schachteln aus. Auf schiefer Ebene sehe ich sie stehen, gegen den Wind gelehnt, im schrägen Regen, undeutlich am Rande des Abgrunds. Nein, es ist nicht das zweite Gesicht. Das Wetter ist schuld, dass sie so bleich sind. Ich warne sie. Ich rufe zum Beispiel: Die Bahn ist schief, meine Damen und Herren, sie stehen am Rande des Abgrunds. Jene freilich lachen nur matt und rufen tapfer zurück: Danke, gleichfalls. Ich frage mich, sind es wirklich nur ein paar Dutzend Personen? Oder hanget da drüben das ganze Menschengeschlecht wie auf einem x-beliebigen Musikdampfer, der schrottreif und nur noch einer Sache geweiht ist, dem Untergange. Ich weiß es nicht. Ich triefe und horche. Schwer zu sagen, wer sie sind, diese Personen voller Hoffnungen, voll krimineller Energie. Im strömenden Regen führen sie ihre Dinosaurier an der Leine, öffnen auch ihre Schachteln und schließen sie wieder und singen im Chor. Am 13. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Schwer zu sagen, wer da lacht, wer mich beachtet, wer nicht in dieser Waschküche. Und wie breit und wie tief der Abgrund ist. Ich sehe, wie sie langsam versinken, die Personen, und folgende Worte rufe ich ihnen zu. Ich sehe, wie ihr langsam versinkt. Keine Antwort. Auf fernen Musikdampfern matt und tapfer spielen Orchester. Ich bedauere das sehr. Es ist mir nicht recht, wie sie alle sterben, durchnässt in diesem Nieselwetter. Schade ist es. Ich könnte heulen. Ich heule. Doch keiner weiß, heule ich, in welchem Jahr, und das ist wunderbar. Doch keiner weiß, in welchem Jahr, und das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier. Aber die Dinosaurier, wo sind sie geblieben? Und woher rühren diese Tausende und Abertausende von klatschnassen Koffern, die da leer und herrenlos auf dem Wasser treiben? Ich schwimme und heule. Alles heule ich wie gehabt. Alles schlingert, alles unter Kontrolle. Alles läuft. Die Personen, vermutlich ertrunken im schrägen Regen. Schade, macht nichts. Zum Heulen, auch gut. Undeutlich. Schwer zu sagen, warum. Heule und schwimme ich weiter. Der Untergang der Titanic. Eine Komödie. Von Hans Magnus Enzensberger. Mit Jutta Greb, Marianne Lochert, Marianne Moser, Dieter Borsche, Christian Brückner, Horst Michael Neuze, Matthias Ponier, Walter Andreas Schwarz, Jodok Seidel, Michael Thomas und Hans Magnus Enzensberger. Ballade Günther Kaufmann. Ton Peter Jochum, Schnitt Gisela Leis, Assistenz Ferdinand Ludwig. Musik Peer Raben. Funkeinrichtung und Regie Horst H. Vollmer. Zuweilen, wenn auch nicht oft, sieht man im Schnee bei winterlichen Hasenjagden oder kurz vor Ostern durch das halb geöffnete Schlafwagenfenster, während es hell wird draußen, auf Scheunendächern, Kohlenhalden, Bismarcktürmen im Mischwald kleine Schwärme von schwarz gekleideten Leuten, angeführt von einem Propheten, die Nickelbrille auf den geblähten Nüstern, unbeweglich verharren in Erwartung des Weltunterganges. Während wir anderen, beschäftigt mit unseren wichtigen Kinkerlitzchen, die Sintflut im Fernsten perfekt vermuten, oder wir halten sie gar für eine ehrwürdige Ente, wissen jene, im Hochsitz lauernd, auf die Minute genau wann. Rechtzeitig haben sie ihre Fernseher abgemeldet, den Kühlschrank ausgeräumt, damit nichts verdirbt, und ihre Seele gerüstet. Erschütternd dünn wehen uns ihre Stimmchen ins Ohr über die bereinigte Flur, den Ruhrschnellweg, den kühlen, baureifen Wiesengrund, näher, mein Gott, zu dir. Auf die Dauer freilich wird es kaum zu vermeiden sein, dass der eine oder der andere auf die Uhr blickt und stutzt, dass dem Propheten der mahnend erhobene Arm lärmt und dass, während es aufklart, der D-Zug vorbeirappelt, die Halden schrumpfen, der Schnee schmilzt und die Hasen in die Bratröhre wandern, einer nach dem anderen sich unter dem höhnischen Beifall der Mitwelt wieder abseilen wird in den niederen Alltag. Das Gehaltskonto neu eröffnen, eine Gießkanne kaufen, sich gefasst machen auf den unvermeidlichen Urlaub. Angesichts der allgemeinen Geschäftsbedingungen und der schmutzigen Wäsche muss sogar der Prophet gewisse Zugeständnisse machen. Aber hart bleibt er in der Sache. Mit dünner, doch fester Stimme sagt er sich, das sind alles Äußerlichkeiten, nur Geduld. Ein paar Wochen oder Jahrhunderte hin oder her, was verschlägt das schon im Vergleich mit der Ewigkeit? Was ihn betrifft, er wird, wenn es einst soweit ist, keineswegs überrascht sein. Von jeher schließlich hat er sich auf den Standpunkt gestellt. So kann es nicht weitergehen. Recht werde uns geschehen. Selber schuld, hätten wir nur bei Zeiten auf ihn gehört. Und also fühlt er auf seinem Scheunendach, unverzagt krähend, dass der Weltuntergang immer aufs Neue und, wäre er noch so unpünktlich, mundet wie Manna. Dass er eine Art von Beruhigung ist, ein süßer Trost. Bei trüber Aussicht, bei Haarausfall und bei nassen Füßen.